Mein Bruder Arnte verstarb am 2. Mai 2022 am Marktplatz Mannheim durch einen brutalen Polizeieinsatz. Es ist ja leider nicht so, dass der Tod meines Bruders Arnte ein Einzelfall ist, eine bedauerliche Fehlleistung, die hier dem Polizisten unterlaufen wäre. Allein in Mannheim hat es in den letzten 1,5 Jahren 3 Todesfälle durch Polizeieinsatz gegeben. Ich kann nicht erkennen, dass hier irgendetwas gegen diese Spur des Todes durch Stadt oder Land unternommen würde. Die Polizei ist nicht irgendwer, nicht irgendein Bürger, der sich falsch verhalten hätte. Sie sind Uniformträger, sie sind bewaffnet, sie stellen die Staatsgewalt dar. Sie haben Macht. Wenn sie die Macht missbrauchen, dann ist das eine Gefahr für andere Menschen. Diese Gefahr bleibt bestehen, wenn ein Signal ausgesandt wird, das bedeutet, jemand hat jemanden zu Tode gebracht, trägt eine Uniform und kommt davon. Ein verheerendes Signal. Sollen wir uns als Bürgerinnen und Bürger vor der Polizei fürchten oder ist sie von uns als Bürgerinnen und Bürger beauftragt? Zum Töten bestand zu keinem Zeitpunkt ein Auftrag. Es ist in den Videos zu sehen, dass zahlreiche Passantinnen und Passanten am 2. Mai 2022 erkannten, dass etwas Schlimmes geschah, dass die Polizei etwas tat, was nicht sein durfte. Es wurde vor Gericht davon berichtet, dass Umstehende empört waren und riefen, die beiden Polizisten sollten aufhören. Durch ihre zahlreichen Zeugnisse konnte es überhaupt zur Anklage kommen. Jedes Kind weiß, dass man jemanden, der schon zu Boden gegangen ist, nicht weiter niederkämpfen darf. Es ist so wichtig zu hören, dass da die umstehenden Menschen Zivilcourage aufbrachten. Ich zitiere aus einer Zeugenaussage. Lass den Mann los, er hat doch nichts getan und es reicht, hört auf. Immer wieder kommt mir der Gedanke an George Floyd und dessen Tod. Der Polizist Derek Chauvin wurde als Mörder verurteilt. Als die umstehenden Menschen das rufen, ist mein Bruder bereits auf dem Boden liegend fixiert. Unter anderem durch minutenlanges Knien auf den am Boden liegenden. Dazu die Faustschläge, das Blut. Zitat aus dem Bericht der Ermittlungsbehörden. Tod durch Fremdeinwirkung. Im Fall George Floyd wurde das unmissverständlich Mord genannt. George Floyd war ein schwarzer Mann, der durch Polizeigewalt ums Leben kam. Mein Bruder war ein weißer Mann, ein Deutscher, geboren in Heidelberg und gleichzeitig ein kroatischer Bürger. Und ein Mensch mit einer psychischen Erkrankung und obendrein arm, ein armer Bürger. Ich frage mich, wie viel wert ist welches Menschenleben und gibt es hier unterschiedliche Standards? Wer stirbt am meisten und wie kommt es, dass Personen, wenn sie im Rahmen ihrer psychischen Erkrankung durch medizinisches Personal fixiert werden müssen, nicht sterben? Weder an Vorerkrankung noch an etwaiger Gewalttätigkeit des Personals. Es ist sehr bedauerlich, dass die Polizei nicht auf die umstehenden Menschen hörte. Dann wäre mein Bruder noch am Leben. Wir setzten uns einem Prozess aus, Woche um Woche, ein sehr belastendes Verfahren. Warum taten wir uns das an? Weil wir uns als Familie erhofften, dass es eine Gerechtigkeit geben kann, eine Strafe für diejenigen, die uns meinen Bruder genommen haben. Wir erwarteten eine angemessene Verurteilung wegen einer sinnlosen, abscheulichen Tat. Ich hatte diese Hoffnung auch, weil ich den Sinn eines Strafverfahrens auch darin sah, dass es um denjenigen gehen muss, die geschädigt wurden. Geht es um uns? Geht es darum, dass ich seit dieser Tat mit Panikattacken zu kämpfen habe, dass ich unter Schlaflosigkeit leide, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelte? Ich habe keine Aussicht, wann ich meinen Beruf wieder aufnehmen könnte. Kümmert das jemanden? Es wurde in der Verhandlung dagegen viel darüber gesprochen, wie die wirtschaftliche Existenz der Angeklagten aussehen könnte und welches Leid sie erfuhren. Ich hatte mich in meinem Beruf als Sozialarbeiterin besonders mit der Betreuung psychisch erkrankter Menschen beschäftigt. Sie können sich die Krankheit nicht aussuchen und die Reduzierung einer Strafe wegen Tötung eines psychisch kranken Menschen faktisch auf einen minimalen Symbolgehalt, de facto Straflosigkeit bei einer solchen Tat, das ist es, was Angst macht. Es ist ein fatales Signal. Ich frage mich, ob die Tatsache, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Polizisten handelte, zu einem Bonus in den Augen der Staatsanwaltschaft führte. Darf das sein? dass jemand anders beurteilt wird, weil er ein Amtsträger ist, das ist doch umso wichtiger zu verdeutlichen, dass ein Amtsträger keinen psychisch kranken Menschen so behandeln darf. Die Polizisten wussten vor dem Einsatz davon, dass es sich um einen Schutzbefohlenen handelte. Da wäre ja besondere Umsicht angebracht. Dieser Polizeieinsatz hätte auch einen psychisch gesunden Menschen in Todesangst gestürzt. Was erst hat dieser überfallartige Einsatz für meinen Bruder bedeutet? Müssen denn jetzt alle Familien, in denen sich ein psychisch erkrankter Angehöriger befindet, Angst haben, dass so etwas auch ihren Familienmitgliedern passieren kann? Sie sind es doch, die von Staats wegen in besonderer Weise geschützt gehören. Mein Bruder ist in dieser Verhandlung als Mensch gar nicht vorgekommen. Hätte man nicht auch des Opfers gedenken sollen, sich vergewissern, wer er war? Wäre das nicht selbstverständlich gewesen? Mein Bruder war ein lieber Mensch, dem jede Art von Gewalt fern lag. Das sagen alle über ihn, seine Kollegen, seine Freunde. Und er war sehr sozial, wollte immer etwas für andere tun. Nachdem er im Alter von 22 Jahren erkrankte, hat er 25 Jahre lang selbstständig trotz und mit seiner Krankheit leben können, unbegleitet. Er war stellvertretender Sprecher der Beschäftigten der Arbeitstherapeutischen Werkstätte Mannheims. Er wusste auch um seine Rechte Bescheid. Er glaubte an den Rechtsstaat. Die letzten Worte, die er in seinem Leben spricht, wir sehen das in einem Video, sind: Richter, ich will einen Richter. Nicht nur das Leben meines Bruders wurde ausgelöscht. Niemals ist nur das unmittelbare Opfer der Betroffene. Wir als Familie sind betroffen. Die Bilder, wie er zu Tode gebracht wurde, verfolgen mich. Ohne diesen Polizeieinsatz wäre mein Bruder noch am Leben. Die von der Verteidigung eingebrachten Gegengutachten zum Gutachten der Rechtsmedizin Heidelberg sollten die Kernaussage Tod durch Fremdeinwirkung aushebeln und dem Opfer selbst die Todesursache zuschreiben. Bei der Obduktion durch das Rechtsmedizinische Institut waren diese Gutachter nicht dabei. Vorerkrankungen als mögliche Todesursache ins Feld zu führen, das ist nicht nur unzutreffend, sondern auch beschämend und soll die Tat banalisieren. Eine nachträgliche Verhöhnung des Opfers. Die Todesursache wird dem Geschädigten selbst zugeschrieben. Das ist eine ungeheuerliche Täter-Opfer-Umkehr. Es ist doch der Staat selbst, der dafür verantwortlich ist, dass eine Gewalttat nicht geschieht und dass die Bürgerinnen und Bürger geschützt sind. Wenn der Staat das nicht gewährleistet, dann liegt die Verantwortung bei ihm. Das gilt für jede Tat, in der ein Bürger zu Schaden kommt und zum Beispiel das Opferentschädigungsgesetz trägt dem Rechnung. Im Fall meines Bruders wurde die Tat sogar durch Vertreter des Staates verursacht und dann soll dafür Verantwortung in geringerem Maße gelten. Aufgrund welcher höheren Ziele soll hier polizeiliches Handeln gedeckt werden? Damit kann ich mich nicht einverstanden erklären. Ohne diese durch nichts, durch absolut gar nichts zu rechtfertigende Gewalttätigkeit der Polizisten wäre mein Bruder noch unter uns. Wir benötigen Schutz vor solchen gewalttätigen Amtsträgern. Laut Zeugenaussagen sagte der eine mutmaßliche Täter nach den ersten Faustschlägen: Wenn du keine Ruhe gibst, gibt's noch ein paar. Weit wird er nicht kommen, eine andere Polizistenaussage. In einem Video ist zu sehen, wie der Polizist nach dem Schlagen grinst. Solche Polizisten sind eine Zumutung für uns, für alle Bürgerinnen und Bürger. Müsste es nicht auch im Interesse von Polizei und Justiz sein, hier höchstmögliche Unabhängigkeit zu praktizieren? Die Polizisten bekamen nach der Tat umgehend das Angebot psychologischer Betreuung. Was ist aber mit uns? Ich habe monatelang auf einen Therapieplatz warten müssen. Hat uns jemand gefragt, wie es uns geht? Wo sind die Hilfen, wenn wir die Wohnung des Bruders ausräumen müssen, die Beerdigungskosten tragen, die Einkommenseinbußen überleben müssen? Ich erfahre davon, dass die Angeklagten Schmerzensgeld erhielten, weil sie Hass und Feindschaft aus dem Netz ernteten für das, was sie taten. Wo ist an uns gedacht? Keiner hat uns gefragt, wie es uns geht und ob wir Hilfe benötigen. Das ist schlicht nicht vorgesehen, schon gar nicht durch die Verursacher. Sie sind absolut ohne Reue. Man hatte während der Verhandlung den Eindruck, sie traten eher triumphierend auf. Von Seiten der Polizei und von Seiten der Landesregierung hat sich bei uns niemand entschuldigt. Niemand übernimmt die Verantwortung für das, was geschehen ist. Wie kann das sein? Das bürdet uns eine zweite Last auf, die nach der Tat. Eine Last, die den Heilungsprozess beeinträchtigt, die es uns noch schwerer macht, weiterzuleben. Ich dachte, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren führte, weil den Geschädigten Gerechtigkeit widerfahren sollte und nicht um möglichst die mutmaßlichen Täter zu rehabilitieren. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Polizei und den Rechtsstaat. Dieser sollte Sorge dafür tragen, dass Polizisten nicht wieder so handeln können. Das Strafmaß kann ohnehin der Schwere der Tat kaum angemessen entsprechen. Mein Bruder kommt nicht mehr zu uns zurück. Aber Täter sollen entsprechend der Schwere der Tat bestraft werden, damit wir als Bürger nicht erneut solchen Leuten im Amt ausgesetzt sind. Das ist es, was ich mir von dem Gericht gewünscht hätte. Eine gerechte Verurteilung, damit dies keiner weiteren Familie widerfährt. Ich danke der Initiative 2. Mai und allen, die uns während des Prozesses begleitet und unterstützt haben und uns weiterhin in unserem Kampf für eine gerechte Verurteilung unterstützen. Danke.